Die Stellung wird gehalten. Wir sind wieder in Stellung. Die Ablösung ging dieses Mal schneller vonstatten. Unser Gewehr wurde in der zweiten Linie eingesetzt. Die Stellung ist nicht besser geworden. Kein Unterstand. Um uns zertrommelte Gräben und aufgewühltes Gelände. Wir können nicht einmal beisammen liegen. Wilkens und Brandt haben in einem angefangenen Stollen bei Infanteristen Unterkunft gefunden. Thiel und Werner, ein Stück davon, in einem in die Grabenwand hineingearbeiteten und mit Brettern gestützten Loch. Ich liege wieder ein Stück von den beiden im Eingang eines verschütteten Stollens. Ein ehemaliger Hohlweg ersetzt an dieser Stelle den Graben. Er kann von den Franzosen eingesehen werden. Aller Verkehr nach vorn geht hier durch. Folglich wird dieser Teil dauernd unter Artilleriefeuer gehalten und dann stinkt es hier furchtbar nach Leichen. Die erste Nacht ist nicht lang, denn es war immerhin 1 Uhr, als wir hier angelangten. Die Ablösung war aus irgendwelchen Gründen so spät gelegt worden. Ab und zu werde ich in meinem Schlaf durch nahe einschlagende Granaten gestört. Als es Tag geworden ist, schaue ich mir meine Umgebung an. Vor allem untersuche ich den Stolleneingang, in dem ich mich befinde. 3 Rahmen sind noch frei, die einigermaßen Schutz bieten. Weiter unten scheinen die Rahmen zersplittert zu sein. Es riecht nach Leichen und Chlorkalk. Ich setze mich hin und hole mein Gepäck heran, denn ich habe Hunger und will ein wenig essen. Vor mir sehe ich eine Hand liegen. Ein Stück Arm ist noch dran, der in einem zerfetzten Ärmel steckt. Die Hand scheint von einem jungen Menschen zu stammen, die Finger sind etwas eingekrallt. Vielleicht liegt der, dem sie einmal gehört hat, gar nicht weit von hier. Ich schneide mir ein Stück Brot ab und versuche zu essen. Dabei muss ich immer wieder die Hand ansehen und mir vergeht der Appetit. Ich möchte sie eigentlich über die Deckung befördern, da muss ich aber erst wieder aufstehen. Fliegen krabbeln zwischen den Fingern herum. Eine Ratte kommt vorbeigehuscht. Sie schnuppert an der Hand. Als ich nach dem Spaten greife, verschwindet sie. Bei jeder Bewegung, die ich mache, schaukelt die Erde unter mir. Sie muss recht locker liegen. Der widerliche Leichengeruch will auch nicht verschwinden. An der oberen Ecke des Stolleneingangs hat sich die Erde gesetzt, dass man ein Stück hinuntersehen kann. Ratten kommen heraufgekrochen. Nach und nach wird es mir unheimlich an diesem Ort, auch fühle ich mich einsam. Und hier, in diesem scheußlichen Loch, habe ich die halbe Nacht verbracht. Ich befördere erst einmal die Hand über die Deckung, dann brenne ich mir eine Zigarette an und überlege, ob der Stollen nicht frei zu schaufeln gehe. Da hätte doch unsere ganze Gewehrbedienung Platz darin und ich brauchte nicht allein hier zu hocken. Granaten rauschen herüber und hinüber, die Artillerien beschießen sich gegenseitig. In der Stellung ist es zu dieser Stunde etwas ruhiger. Ich will meine Kameraden aufsuchen und laufe den Graben entlang, der dann in den Hohlweg einmündet, wo sie liegen. Der Erdboden ist an dieser Stelle vollständig aufgewühlt. Man sieht kein bisschen Grasnarbe mehr. Menschliche Gliedmaßen kollern überall herum. Auf dem einen Hang liegt ein Haufen Brote. Granaten haben sie durcheinander geworfen und die Sonne ausgetrocknet. Mich wundert, dass es die Ratten noch nicht aufgefressen haben, aber die finden hier genügend andere Kost. In diesem Hohlweg liegen Thiel und Werner in ihrem Loch. Ich erzähle ihnen von dem unheimlichen Stollen. Dann gehen wir zu Wilkens. Der will sich die Sache einmal näher ansehen und kommt gleich mit. Alle sind der Meinung, dass der Stollen frei zu schaufeln gehen müsste. Wir könnten hier sogar am Tage arbeiten, da der Graben eine Biegung macht. Schnell werden ein paar große Spaten aufgetrieben. Wir schaufeln nicht lange, die Spaten wollen nicht eingehen und der Boden schaukelt. Wir stoßen auf Leichen, 2 ziehen wir heraus, vielleicht haben diese gerade beim Einschlag im Eingang auf der Treppe gesessen. Als wir aber weitergraben, stoßen wir auf andere Leichen und unter diesen liegen wieder welche. Da wir es kaum aushalten können vor Gestank, geben wir unser Vorhaben auf. Es hat keinen Zweck, denn der zertrümmerte Stollen ist nichts weiter als ein Massengrab. Nachdem er unten zusammengebrochen war, hat man ihn mit Toten gefüllt und etwas Erde und Chlorkalk darauf gestreut. Wir legen die Leichen wieder hinein und decken sie mit Erde zu. Mir graut, noch länger hier zu bleiben. Wilkens nimmt Thiel mit in den Stollen und ich siedle zu Werner über in das Loch am Hohlweg. Den Vormittag verbringen wir ziemlich ungestört. Um Mittag aber nimmt die Artillerietätigkeit zu. Das planmäßige Abstreuen des Geländes beginnt. Und dieser Hohlweg wird dabei ganz besonders bedacht. Eine Granate nach der anderen schlägt ein, manchmal verdammt nahe. Rauch- und Staubwolken ziehen an unserem Loch vorbei. Mit einer gewissen Unruhe verfolgen wir die Einschläge, die sich unserem Loch immer mehr nähern. Wir rauchen immer eine Zigarette nach der anderen, um unsere Nerven zu beruhigen. Was sollen wir auch weiter tun? Schlafen dürfen wir nicht, denn wir müssen dauernd auf der Hut sein. Es kann vorkommen, dass der Gegner zu Gasgranaten greift. Die ersten Nachmittagsstunden sind die schlimmsten. Dabei lastet wieder unheimliche Hitze auf der Stellung. Von den Granaten ausgegrabene Körperteile stinken und verfaulen in der heißen Sonne. Plötzlich nahes Pfeifen, dann ein fürchterlicher Krach. Erde fliegt in unser Loch. Wie der Blitz sind wir beide heraus. Wir stürzen, ohne uns umzusehen, um die Ecke in den Graben. Aber wohin? Deckung müssen wir uns suchen. Schon kommt die nächste Granate. Sie landet auch wieder dort. Wir können vorläufig nicht wieder dorthin zurück. Es gibt nur einen Ausweg, der Totenstollen. Wir hocken uns wieder in den Eingang, so schwer es uns auch fällt. Hier sind wir wenigstens vor Splittern sicher. Sollte ein Volltreffer hierher gelangen, dann merken wir ja nicht mehr viel davon. Manchmal entfernen sich die Einschläge. Dazwischen treffen immer wieder welche in unsere Nähe. Erst als gegen Abend das Artilleriefeuer nachlässt, huschen wir hin zu unserem Loch. Da sehen wir die Bescherung. Links und rechts davon sind zwei große Trichter. Die eine Seite des Loches ist zusammengestürzt und der übrige Teil der Deckung so brüchig, dass er jeden Augenblick zusammenfallen kann. Wir buddeln gerade unser Gepäck heraus, als Wilkens und Thiel ankommen, um zu sehen, ob wir noch leben. Thiel feixt, als er die beiden Trichter sieht. Sie hatten schon gesehen, dass die Ecke stark behagt wurde und hatten Sorge um uns. Wilkens nimmt uns mit in den Stollen, denn die Infanteristen, die mit drin liegen, rücken gerade ab und da haben wir alle Platz. Dafür dürfen wir aber auch arbeiten. Die ganze Nacht buddeln wir, um den Stollen so schnell wie möglich tiefer zu treiben. Zwei Mann graben und zwei schleppen die gefüllten Sandsäcke heraus. Einer kann immer ausruhen. Die Erde schütten wir auf Deckung in die Trichter. Auf diese Weise vergeht die Nacht sehr schnell. Gegen Morgen ruhen wir einige Stunden. Im Laufe des Vormittags setzen wir noch einen Rahmen. Die Erde müssen wir in Sandsäcke gefüllt bis zum Abend im Stollen stehen lassen. Den Tag über schießt der Gegner nicht so wild wie am Tag vorher. Das feindliche Feuer ist heute mehr auf den Abschnitt links von uns konzentriert. Im ersten Graben scheint es etwas gegeben zu haben, denn es kommen später eine Menge Verwundete durch den Hohlweg zurück. Am Abend muss ich mit Brand zurück nach Garnemont, um Verpflegung und Munition zu holen. Wir kommen verhältnismäßig glatt durch. Im MG-Gefechtsstand liegen unser Hauptmann und eine Reservebedienung. Als wir in Garnemont ankommen, ist die Feldküche noch nicht da. Wir müssen eben warten. Von anderen Gewehren finden sich ebenfalls Essenhole ein. Unser Hauptmann will wissen, wie es vorn aussieht. Alle Gewehre im ersten Graben haben Verluste. Einige angefangene Stollen sind verschüttet worden. Eine Gewehrbedienung, die für die zweite Linie bestimmt war, ist überhaupt nicht in Stellung gekommen. Die Bedienung hat beim Vorgehen einen Volltreffer erhalten. Zwei Mann sind tot, zwei verletzt und der fünfte wird vermisst. Es wird vermutet, dass er schwer verwundet in seiner Angst davongelaufen und dann in irgendeinem Getreidefeld liegen geblieben ist. Trotz längeren Suchens konnten bis jetzt noch keine Spuren von ihm gefunden werden. Vielleicht ist er auch von einer Granate vollständig zerrissen worden. Der Hauptmann erzählt uns noch, dass Laskau, so heißt der Vermisste, kurz vor dem Abmarsch in Stellung bei ihm gewesen sei und ihn innigst gebeten habe, ihn hinten zu lassen, da er sich krank fühle und starken Durchfall hätte. Der Hauptmann habe ihm aber entgegnet, dass wir alle, auch er selbst, krank seien und Durchfall hätten und trotzdem alle in Stellung gehen müssten. Er könne daher keine Ausnahme machen, weil jeder Mann gebraucht würde. Da Laskau jedenfalls tot ist, macht der Hauptmann sich Gedanken. Dann meint er aber, dass wir doch alle unsere Pflicht tun müssen. Es sei auch nicht das erste Mal, dass einer seinen Tod vorausgeahnt hätte. Wenn es morgen früh ruhig ist, will er noch einmal nach dem Vermissten suchen lassen und auch Erkundigungen bei den nächsten Lazaretten einholen, damit er wenigstens Gewissheit hat, was aus ihm geworden ist. Draußen fährt die Feldküche vor. Schleunigst wird die Verpflegung ausgegeben, denn das Dorf wird gerade beschossen. Wir haben schlechten Wind und die Franzosen hören die Wagen rasseln. Noch ehe die Küche abfährt, legt eine Granate die Giebelwand des Nachbarhauses um. Steine, Erde und Holzstücke fliegen umher. Die Pferde der Küche sind kaum zu halten. Brandt und ich haben unseren Teil in Empfang genommen. Wir hängen unsere Sandsäcke über die Schulter und jeder einen Kasten Patronen auf den Rücken. Dann verduften wir. Als wir das Gehöft verlassen, krepiert eine schwere Granate im Garten. Schleunigst rennen wir hindurch dem Laufgraben zu, der gleich dahinter beginnt. Ehe wir diesen aber erreichen, müssen wir noch einige Male die Nase auf den Erdboden drücken. Drüben auf der Straße jammert ein Verwundeter. Nachdem wir ein Stückchen im Laufgraben zurückgelegt haben und die Luft rein ist, ruhen wir ein wenig aus. Das Essen holen ist hier immer eine gefährliche Sache. Gegen 12 Uhr sind wir wieder bei unserem Gewehr. Wilkens verteilt die Verpflegung und wir essen, denn wir haben alle großen Hunger. Spiritus und Kerzen haben wir auch mitgebracht, beides sehr brauchbare Gegenstände. Während Brandt und ich noch eine halbe Stunde ausruhen dürfen, schanzen die anderen schon wieder. Wir müssen tüchtig buddeln, damit unser Stollen tiefer und sicherer wird. Am nächsten Tag müssen Brandt und ich die abends vorher mitgebrachten Patronen in Reimanns Unterstand bringen. Von dort werden diese wieder von Leuten der Gewehre aus der ersten Linie abgeholt. Der Unterstand befindet sich in der Verlängerung des Hohlweges. Von weitem sehen wir, dass der Hohlweg schon wieder einmal unter Feuer liegt. In diesen Stunden herrscht an dieser Stelle etwas mehr Verkehr. Durch den Umstand, dass der Franzose ein Stück des Hohlweges einsehen kann, nimmt er ihn gelegentlich unter Feuer. Unter Ausnützung aller Deckung arbeiten wir beide uns vorwärts. Schon kommen wir in die Nähe des fast freiliegenden Betonklotzes. Wir sehen auch, dass dieser Betonklotz das Ziel von Granaten und Schrapnells ist, die dicht um ihn einschlagen und krepieren. Ein Herankommen ist jetzt ausgeschlossen. Wir setzen uns in den Graben und warten. Ab und zu ruht das Feuer einige Minuten um, aber gleich darauf umso heftiger loszuprasseln. Auch schwere Granaten sind dabei. Schon einige Male haben wir angesetzt, um den letzten Restweg im Laufschritt zu nehmen, aber immer kommt eine neue Serie von drüben herüber. Also bleiben wir vorläufig in Deckung. Wir haben ja nichts zu versäumen. 2 Melder kommen von vorn durch den Hohlweg gerannt. Eine Granate schlägt zwischen beiden ein. Der eine bleibt liegen, der andere steht auf und rennt weiter, ohne sich nach seinem Kameraden umzusehen. Als er an uns vorbeifegt, rufen wir ihn an. Einen Moment bleibt er stehen, guckt uns verstört an und rennt wie besessen weiter. Anscheinend hat er auch etwas abbekommen. Ich nehme den Patronenkasten vom Rücken und gehe hin zu dem Gefallenen, in der Annahme, dass er vielleicht nicht tot ist. Erst kann ich an ihm auch gar nichts entdecken, dann aber sehe ich, dass dickes Blut aus einer Wunde am Hinterkopf herausquillt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Eine schwere Granate orgelt heran, dicht am Betonklotz spritzt die Erde hoch auf. Da kommt plötzlich die ganze Besatzung herausgerannt und sucht Deckung. Wir sehen, dass alle nach dem Unterstand hinschauen, als wenn sie etwas erwarteten. Aber es geschieht nichts. Eine gute Viertelstunde bleiben die Leute aus dem Unterstand in den Trichtern hocken. Die Beschießung hat vorläufig aufgehört. Es war der letzte Schuss, der so gut saß. Als erster nähert sich Reimann wieder dem Unterstand und geht hinein. Dann erscheint er erneut im Eingang und winkt die anderen heran. Einer nach dem anderen rennt hin und verschwindet im Stollen. Für uns wird es nun aber auch langsam Zeit, dass wir unsere Patronen loswerden. Die Gelegenheit ist günstig. Im Laufschritt eilen wir durch den Hohlweg, springen über frische Trichter und erreichen glücklich den Unterstand. Als wir hineinsehen, fährt uns Reimann an. Macht, dass ihr hereinkommt, die Franzosen sehen doch alles. Durch die viele Lauferei hier vorbei sind sie schwer in Druck gekommen. Wir hocken die Patronenkästen ab. Jetzt sehen wir auch, warum der Unterstand so fluchtartig verlassen wurde, denn zwischen zerdrückten Patronenkästen und zerrissenen Gurten liegt ein 21 cm Blindgänger. Er ist unter der Betonwand hindurchgefahren und zum Glück nicht krepiert, sonst wäre nämlich niemand mehr herausgerannt. Wir beide halten uns nicht lange auf. Eine Viertelstunde später sind wir bei unserem Gewehr. Es ist heute der dritte Tag, den wir wieder in Stellung sind. Durch den Graben laufen Verwundete. Auch drei Mann von den vorderen Gewehren suchen bei uns Unterkunft, bis das Artilleriefeuer, das inzwischen wieder stark eingesetzt hat, etwas nachlässt. Sie erzählen, dass auf den ersten Graben dauernd mit schweren Granaten und mit Minen geschossen würde, er sei vollständig demoliert. Dabei sind starke Verluste eingetreten und die Kompanien auf die Hälfte zusammengeschrumpft. In den Abendstunden oder am nächsten Morgen wird ein Angriff erwartet. Die drei sind froh, dass sie verwundet sind und abhauen können. Draußen tobt Artilleriefeuer. Sie bearbeiten jetzt wieder unseren Abschnitt. Brand steht Posten vor dem Stollen. Er muss öfter in den Eingang treten, denn Splitter surren ihn um die Ohren. Verschiedene Male kracht es so nahe, dass der Stollen bebt. Wenn eine Granate auf den Eingang trifft, sind wir alle zusammen erledigt. Wir würden lebendig begraben, wenn es nicht von anderen bemerkt würde. Deshalb soll ja auch immer ein Mann draußen stehen. Er darf sich freilich nicht in den Eingang stellen. Ein Infanteriezugführer kommt hereingehuscht. Nebenan buddeln Infanteristen schon Verbindung nach unserem Stollen. Nun will er wissen, wie tief wir sind. Wir haben 12 Rahmen gesetzt. 14 sollen es sein. Wir müssen noch 2 setzen. Dann können wir nach links Verbindung suchen. Wenn beide Stollen verbunden sind, ist die Sache nicht so gefährlich, dann haben wir ja 2 Ausgänge. Die Stellung muss deshalb schnellstens ausgebaut werden, da der erste Graben nur unter schweren Verlusten gehalten werden kann. Gegen Abend kommen sehr viele Verwundete vorbei. Sanitäter bringen schwer Verwundete nach hinten. Einer von diesen jammert sehr laut. Die drei, die sich bis jetzt bei uns aufgehalten haben, verschwinden ebenfalls. Heute Nacht brauchen wir keine Verpflegung zu holen und fangen bald an zu buddeln. Nachts erscheint ein Zug Infanterie zum Schanzen. Sie bringen Rahmen mit, die einstweilen im Graben verstaut werden, bis wir sie brauchen. Die Leute sollen durch den Hohlweg einen Laufgraben buddeln, damit die Franzosen den Verkehr nicht mehr kontrollieren können. Gegen Morgen bekommen wir schon Luftverbindung mit dem Nachbarstollen. Noch eine Nacht und der Unterstand ist fertig. Das ist viel wert. Als ich gegen 9 Uhr die Meldung zu Reimann bringen muss, benutze ich gleich den in der Nacht ausgehobenen Laufgraben. Bei dem nächtlichen Schanzen sind Leichen und Leichenteile bloßgelegt worden. An einer Stelle geht der Graben durch ein Grab mit mehreren Leichen. Links und rechts stecken sie in der Grabenwand. Dabei sind auch Franzosen, die vielleicht als Gefangene beim Rücktransport gefallen sind. Da liegt ein Stiefel, in dem noch das Bein steckt. Dort ein Rumpf ohne Kopf und Beine. Der unheimliche Verwesungsgeruch raubt mir fast die Luft und ruft Übelkeit hervor. Als ich mich wieder auf dem Rückweg befinde, suchen französische Flieger die Stellung ab, um festzustellen, wo sich im Gelände etwas verändert hat. Trotzdem sie stark beschossen werden, fliegen sie ziemlich tief und ruhig ihren Weg fort. Wenn sie zurückgekehrt sind, wird das feindliche Artilleriefeuer einsetzen. Nach einer Stunde setzt das Feuer auch ein, und zwar ganz gewaltig. Es wird jeden Tag furchtbarer. Von unserem Gewehrstand aus können wir über das rückwärtige Gelände schauen. Wir sehen Garnemont, unweit davon Denicourt. Die Schlösser, die hier gestanden haben, beweisen, dass dies hier ein bevorzugtes Stückchen Erde ist. Schloss Denicourt und Schloss Garnemont sind Trümmerhaufen. Drüben auf der anderen Seite der Talmulde steht in einem großen Park ebenfalls ein Schloss. Auf ihm weht die deutsche Rote Kreuzfahne. Links von diesem befindet sich ein Laubwäldchen, vor dem dauernd französische Granaten einschlagen. und zwar daher, weil vor dem Wäldchen maskierte Geschützattrappen aufgestellt sind. In dem Moment, in dem eine Gruppe feindlicher Granaten einschlägt, feuert die hinter dem Wäldchen liegende deutsche Batterie. Durch die Rauch- und Staubwolken, die ihre eigenen Granaten erzeugen, merken die Franzosen den Schwindel nicht. Nachts werden die Attrappen wieder aufgestellt und am Tag schießt der Franzose erneut die Holzgestelle zusammen. In der Nacht nach dem fünften Tage erfolgt unsere Ablösung unter undenkbar schwierigen Verhältnissen. Werner wird dabei verwundet. Ein Granatsplitter hat ihn am Oberschenkel verletzt. Erst gegen 4 Uhr morgens passieren wir die Artilleriestellung. Wir haben es wieder einmal hinter uns. Wir genießen wieder unsere 5 Ruhetage. Werner ist aus unserem Kreise ausgeschieden. Er liegt im Lazarett. Stundenlang liege ich mit Thiel im Gras am Ufer des Kanals und starre in das unendliche Blau des sommerlichen Himmels. Gleißendes Flimmern liegt über der Landschaft. Träge und trüb fließt das Wasser des Kanals. Fern rollt Geschützdonner, ununterbrochen Tag und Nacht. Und dies anhaltende dumpfe Rollen legt sich auf Gemüt und Nerven und verleidet uns unsere Ruhetage. Wir müssen immer gewärtig sein, plötzlich eingesetzt zu werden, wenn vorn etwas Besonderes passieren sollte. Gestern haben wir 6 Kameraden begraben. 2 sind noch vermisst, irgendwo werden sie liegen. Verwundete hatte die Kompanie dieses Mal 12, unter ihnen Werner. Auch unser Leutnant liegt im Lazarett, er hat einen Nervenschock. Ich habe ihn später nie wieder gesehen. Wenn die Geschichte hier so weitergeht, wird die Kompanie bald aufgerieben sein. Die Leute reichen nicht mehr zur zweiten Ablösung, so dass einige Bedienungen schon 10 Tage in Stellung bleiben müssen. Am nächsten Vormittag werden wir wieder einmal geimpft gegen Cholera, Typhus und sonst wer weiß was. Es kommt so oft vor, dass man es sich gar nicht merken kann. Die Hitze trägt noch dazu bei, dass man sich den ganzen Tag schlapp, träge und appetitlos auf dem Lager herumwälzt. Gerüchte gehen um, nach welchen wir hier wegkommen sollen. Es sind aber nur sogenannte Latrinenparolen, man kann nicht viel davon halten. Wenn es aber doch wahr sein sollte, so wünschen wir, dass es recht bald geschehen mag, damit wir nicht noch einmal ablösen müssen. Am nächsten Morgen werden wir aus dem Schlaf gerissen. Höchste Alarmbereitschaft ist befohlen. Vorn ist ein großer Angriff im Gange. Wir haben das Rollen des Trommelfeuers wohl gehört, glaubten aber, dass es in einem anderen Abschnitt sei. Die Gewehrbedienungen stehen marschbereit. Für Werner tritt Schaubel in unsere Gewehrbedienung ein. So stehen wir 3 Stunden umher. Gegen 10 Uhr ist die Gefahr behoben, wir können wieder abschnallen. Der Rest der Ruhetage vergeht sehr schnell und ohne weitere Unterbrechung. So gehen wir doch wieder in Stellung und dazu noch in die erste Linie. Ob wir dieses Mal wieder gesund herauskommen? Die Ablösung ist wie immer mit größten Schwierigkeiten verbunden. Wir sind heilfroh, als wir den bekannten Hohlweg hinter uns haben. Er heißt jetzt nur noch die Totenschlucht. Vorn ist wenig von einem Graben zu sehen. Trotzdem ist es der Grabenbesatzung gelungen, einige Stollen fertigzustellen. Wir haben das große Glück, in einem solchen mitliegen zu dürfen. Aber nur, weil wir Maschinengewehrleute sind und das Gewehr gefechtsbereit bleiben soll. Hier gibt es immer viel Artilleriefeuer. Ein Maschinengewehr ist schon zerschossen worden und das soll nun möglichst vermieden werden. Wir stellen das Gewehr gleich auf den Stand. 2 Mann stehen dabei Posten, damit es jederzeit gefechtsbereit ist. Reimann kommt und überzeugt sich, ob alles in Ordnung ist. Er lässt aber unser Gewehr in den Unterstand stellen. Als er weg ist, erscheint ein Leutnant und fragt Wilkens, warum sein Gewehr nicht auf dem Stand steht. Wir schleppen es wieder heraus. Ich stehe mit Thiel Posten. Auf den Stellungen liegt nächtliches Störungsfeuer. In ungewissen Abständen steigen vor uns die französischen Leuchtkugeln auf. Sie schweben, von einem seidenen Fallschirm getragen, lange in der Luft. Die erste Stunde ist bald vergangen. Drüben färbt sich der Himmel plötzlich blutrot. Gewaltige Detonationen erschüttern die Luft. Anscheinend ist ein französisches Munitionslager in Brand geschossen worden und in die Luft geflogen. Wie Silhouetten zeichnen sich Hügel und Baumgruppen vom blutroten Himmel ab. Thiel geht in den Unterstand, um Wilkins auf die Sache aufmerksam zu machen. Dieser hat sich aber schon schlafen gelegt, Schaubel ebenfalls. Nur Brand ist noch wach und isst von Thiels Lebensmitteln. Er will nicht gemerkt haben, dass er den falschen Sack erwischt hat. In dieser Hinsicht verwechselt Brand öfter die Begriffe. Er hat schon, wenn er allein für die Bedienung die Verpflegung holen musste, unterwegs die Portionen erheblich verringert. Niemand kann ihn daher recht leiden. Er ist kein aufrichtiger Mensch, drückt sich, wo er kann, und überlässt seinen Kameraden, was ihm nicht passt. Thiel sagt ihm gehörig seine Meinung, was allerdings wenig helfen wird. Die Nacht vergeht. Als es so hell wird, dass man etwas sehen kann, schaffen wir uns erst einen ordentlichen Gewehrstand. Wir befinden uns in dem Graben, den wir damals, als wir das erste Mal hier in Stellung waren, selbst mitgebuddelt haben. Die im Vorfeld liegenden Pferdekadaver sind inzwischen zusammengefallen oder von Granaten auseinandergerissen worden. Von dem Getreide, das damals hier stand, ist nichts mehr zu sehen. Nur ein verrosteter Ackerpflug steht einsam und verlassen im Trichterfeld. Tagsüber liegt schweres Granat- und Minenfeuer auf dem Graben. Die feindliche Artillerie ist in der Übermacht. Unsere kommt gar nicht richtig zur Geltung und kann die Infanterie nicht so unterstützen, wie wir es bisher gewohnt waren. Auf der ganzen Somme-Front tobt jetzt ein unerhörter Artilleriekampf. Wie die französische Artillerie, so sind auch die französischen Flieger in der Übermacht. Dazu sind sie noch sehr dreist. Niedrig über die Stellung gleitend leiten sie das Artilleriefeuer. Auf unsere Grabenbesatzungen schießen sie mit Maschinengewehren und unsere Artilleriestellung sowie das Hintergelände belegen sie ausgiebig mit Bomben. Am nächsten Tag nimmt das Feuer noch an Stärke zu. In der Nacht schwillt es zum Trommelfeuer an. Die Geschütze bellen wie wahnsinnig. Granaten heulen, fauchen und krepieren. Der Graben fällt zusammen. Verwundete rufen nach Sanitätern. Nur von Zeit zu Zeit stecke ich meinen Kopf aus dem engen Postenstand, um einen Blick über das Vorfeld zu werfen. Die Splitter surren um die Ohren, Erdbatzen und Steine fliegen umher, Rauch und Staubschwaden ziehen feindwärts. Der Ackerpflug, der heute Morgen noch vorn stand, ist verschwunden, Granaten haben ihn zertrümmert. Hier, wo die Felder von den Kanonen umgepflügt werden, ist er auch überflüssig. Im Unterstand steht unser Gewehrschuss bereit. Wir erwarten den Gegner, der jede Minute hervorbrechen kann. Aber in dem mörderischen Feuer wird das Warten zur Qual. Der Gegner trommelt die ganze Nacht. Die Zahl der Verwundeten und Toten ist groß. Die noch Lebenden sind zermürbt. Als der kommende Tag heraufdämmert, steigen die roten Leuchtraketen. Da liegt auch schon das Sperrfeuer unserer Artillerie. Und es liegt gut. Zwischen Staub, Rauch und Feuer tauchen die Gestalten der Angreifer auf. Unser Gewehr funktioniert und die Nachbargewehre ebenfalls. Die Infanteristen schießen, was die Läufe hergeben wollen. Trotzdem kommen verschiedene der Angreifer bis vors Drahtverhau, das nur noch stellenweise vorhanden ist. Der Einbruch in unseren Abschnitt gelingt ihnen nicht. Sie rennen in Trichtern Deckung suchen zurück und verschwinden wieder in ihren Graben. Liegen gebliebene Verwundete rufen und jammern um Hilfe, aber jetzt kann ihnen niemand zu Hilfe kommen. Das Sperrfeuer flaut ab. Es wird ruhig, auch beim Gegner. Seine Sanitäter holen die Verwundeten, die in der Nähe seines Grabens liegen. Wir lassen sie gewähren. Vor unserem Graben liegen ebenfalls welche. Von ihnen kommen ein paar angekrochen und fliehen um Hilfe. Verschiedene werden später von unseren Sanitätern hereingeholt und weggebracht. Im Abschnitt der rechten Nachbardivision sind die Franzosen in die Stellung eingedrungen. Für uns ist dies sehr unangenehm, weil wir bei weiterem Vordringen des Gegners zurückgehen müssen oder abgeschnitten werden können. Während des Vormittags trommelt unsere Artillerie dort zum Gegenstoß, der am Spätnachmittag erfolgreich durchgeführt wird. Wir haben viel Munition verschossen. Zwei Mann müssen zurück in die zweite Linie und 1000 Patronen holen. Es muss aber sofort geschehen, weil wir weitere Angriffe gewärtig sein müssen. Aber keiner will freiwillig gehen. Wir losen. Thiel und ich sind die beiden Unglücksraben. Sofort machen wir uns auf den Weg, denn was wir hinter uns haben, haben wir nicht mehr vor uns. Die Munitionsvorräte liegen in dem Betonklotz in der Totenschlucht, die wir schon zu Genüge kennen. Dort ist immer dicke Luft. Der in die zweite Linie führende Verbindungsgraben ist zusammengeschossen. Wir müssen gebückt laufen und zum Teil kriechen, um nicht gesehen zu werden. Wir überholen Sanitäter, die auf Bahren verwundet tragen. Auch einen Franzosen haben sie dabei. Verschiedene Leichtverwundete laufen hinterher. Mit denen gehen wir nicht, meint Thiel. Wir machen, dass wir vorüberkommen und beeilen uns. Ab und zu müssen wir uns vor krepierenden Schrapnells drücken. Bald erreichen wir den Betonklotz. Hier geben wir die leeren Kästen ab und nehmen volle in Empfang. Eben sind wir im Begriff, wieder aufzubrechen, da geht draußen der Teufel los. Ein Feuerüberfall, der nur wenige Minuten dauert. Er hat aber genügt, um großes Unheil anzurichten. Wir hören Schreien und Rufen und gehen hinaus. Es hat den verwundeten Transport erwischt, den wir kurz vorher überholt hatten. 3 Mann kommen gleich auf uns zugerannt, 2 von ihnen sind verwundet, andere liegen umher. Wir alle müssen sofort helfen. Die eine Tragbare ist auseinandergebrochen. Der daraufgelegte Verwundete, es war der Franzose, liegt zerrissen daneben. Auf der einen Brustseite spießen die Rippen heraus, Blut rieselt auf die Erde. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Auch ein Sanitäter liegt tot daneben. Ihm hat ein Splitter den Hinterkopf aufgerissen. Die andere Bahre ist umgefallen. Ein Schwerverwundeter, dem schon beide Beine in dicken Verbänden steckten, ist in seiner Angst den Graben entlang gekrochen. Ein weiterer Krankenträger ist noch ein Stück gelaufen und dann liegen geblieben. Von den mitgegangenen Leichtverwundeten ist ebenfalls einer tot, ein anderer noch einmal verwundet worden. Einige sind anscheinend wieder nach vorn gelaufen, denn sie sind nicht mehr zu sehen. In fieberhafter Eile werden die jammernden Kameraden in den Unterstand geschleppt, denn jeden Augenblick kann wieder eine Salve eintreffen. Der Bunker bietet kaum Raum für die vielen Leute. Die Toten müssen vorläufig liegen bleiben. Nach dieser Arbeit nehmen Thiel und ich unsere Patronenkästen auf den Rücken und machen uns schleunigst davon. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der nächste Feuerüberfall auf die Totenschlucht einsetzt. Die darauf folgenden 2 Tage sind etwas ruhiger geworden. Anscheinend will sich der Gegner erholen. Dann geht der Tanz von neuem los. Am 5. Tage erfahren wir, dass nachts 2 Uhr unsere Ablösung erfolgt, und zwar wird die ganze Division abgelöst. Wir werden demnach diese Gegend verlassen und freuen uns schon den ganzen Tag. Kurz vor unserer Ablösung wird noch ein französischer Gefangener eingebracht. Der Mann stammt aus einem der Dörfer hinter unserer Stellung. 2 Tage hat er im Anblick seiner Heimat in einem Trichter zwischen den Stellungen zugebracht. Gegen 0 Uhr erfolgt unsere Ablösung durch andere Truppen. Sie geht ziemlich glatt vonstatten. Am kommenden Tag haben wir Ruhe. Am darauf folgenden Morgen verlassen wir das Lager von Barnier.